Kind der Sünden, ach, ich irre weit und breit, der Sünden Aussatz so an mir zu finden, verlässt mich nicht in dieser Sterblichkeit. Meine Wille trachtet nur nach Bösem, der Geist zwar spricht, ach, wer wird mich erlösen? Aber Fleisch und Blut zu zwingen und das Gute zu vollbringen, ist über alle meine Kraft. Will ich den Schaden nicht verhehlen, so kann ich nicht, wie oft ich fühle, zählen. Drum nehm ich nun der Sünde Schmerz und Pein und meiner Sorgen Bürde, so mir sonst unerträglich würde.